Tiefkühltüftler Jack hat ein Gerät entwickelt. Im Grunde ist es eher eine Fertigungsstraße, die umformt, presst, zusammenfügt, zerstückelt. Sie soll auch praktisch nutzbar sein, nicht nur gebaut zum Spaße. Ich hoffe nur, sie bringt auch alle passenden Gerüche. Im Hintergrund schleicht gähnend Oggi in die Küche. Na, jetzt wird's heiter. Der Herr Gevatter scheint zu träumen. Der denkt nun schon, die Kaffeesahne wächst auf Bäumen. Wozu braucht er sonst eine Leiter? Ja, ja, da oben stinkt's, das weiß ich längst. Und weiter? Nun wandert dieser abgefahrene Traktorreifen in den Trichter. Und diese eimerblaue Farbe fehlt jetzt noch. Vorwurf im Blick hält der das Kaffeesahnetütchen hoch. Ist von Ökobauer Richters Wiese die mehrfach schon prämierte Milchkuh Anneliese. Die schenkt dem Herrn Gevatter kein besonderes Vertrauen, zumal er sie gestört beim morgendlichen Wiederkauen. Stellt sich die Frage, ob's denn so viel Technik sein muss. Durch Fingerfertigkeit gerät dem Euter die aufgestaute Milch doch auch in Fluss. Kann man bei der Erfindung von Old Jack die teilweise Verarbeitung der Kuh rückgängig machen. Wer braucht in diesem Haushalt denn Handtasche, Damenpumps und solche Sachen? Du blöder Kater, du. Das sag ich alles Ökobauernfunktionär Utz Richter. Und dass du merkst, wie schön das ist, kommst du jetzt in den Trichter. Nanu? Was soll denn das? Wieso ist Jackies Konterfei auf den Konservenbüchsen? Da bleibt mir wohl nur der Versuch, die dämliche Maschine auszutricksen. Die hat zum Glück, ja, Gott sei Dank, wir sahen's bei Anneliese, einen Rückwärtsgang. Und wirklich kommt, wie sich's ja dann gehört, zuerst die Schwanzspitze. Der Oggi zieht am Stert. Oh, Schreck, lass nach. Wo sind denn seine Muskeln, seine Knochen? Da fehlte wohl eine Büchse, Oggi. Siehst du, die Lumpen haben das verbrochen. Nein, nicht die Knochen fressen. Die waren nicht für dich gedacht. Verstehst du? Die gehören rein in diesen schlaffen Sack. Der Bob hat schon verstanden und hat selten so gelacht. Das ist ein Unglück, ganz nach seinem boshaften Geschmack. Gehorsam Ernst, Herr Major, bin wieder ganz. Kommt's Ihnen auch nicht ganz so vor? Der dicke Hund erblasst, fällt um und macht eine Pause. Oggi rafft alle Knochen rasch zusammen und läuft damit nach Hause. Rein in den Trichter mit dem Leipziger allerlei. Da schleppen doch die drei Kuh Anneliese ein zweites Mal herbei. Was mag wohl in der Tube sein, fragt sich Joey und schraubt sie auf. Da kommt's wie eine Geisterhand heraus und alle drei kriegen furchtbar eine drauf. Oggi leckt voller Inbrunst seine Wunden. Richtig gesagt, die rechte Hand, die aus der Tube ragt, kommt ihm bekannt vor. Es ist schon praktisch, hat man den funktionierenden Verstand. Dank Oggi ist zum Schluss noch alles gut gegangen. Was aber ist mit den drei Plattgeklatschten anzufangen? Rein in den Trichter. Jack erinnert sich daran, dass Oggi gut ein Fieberthermometer brauchen kann. Wie ist es? Mord ist ihr Hobby. Wir wollten absichtlich dazu nichts sagen. In wenigen Augenblicken fängt es an zu tagen. Dann spätestens erleben wir ja prompt, wie Oggi mit den neuen Beißerchen zu Rande kommt. Die Zähne wie eine Maschine zum Strohhäckseln. Sie scheinen Toastbrot und den Handschuh zu verwechseln. Die drei im Kühlschrank stehen dort im ersten Rang und lachen über Oggis Zähne, klappern sich halbkrank. Sie warten auf dem Wannenrand die hinterhältigen Gestalten. Natürlich kann der arme Kerl das Gleichgewicht nicht halten. Nichts kann der Kater tun gegen die sich anbahnende Pechsträhne, verursacht durch das schreckliche Gewicht der aus Zement gegossenen Zähne. Schon einen ganzen Tag und eine Nacht wartet der Kater drauf. Es ist zum junge Hundekriegen. Wann endlich geht denn die verwünschte Türe auf? Er hofft, wenn das mit einem Ruck passiert, dass er dadurch das furchtbare Gebiss verliert. Na, endlich haben sie es begriffen, die Halunken. Nur leider, leider wird nichts draus. Eine Türe, die wie die nach innen aufgeht, reißt dir nicht mal einen Milchzahn, der schon wackelt, aus. Na, gratuliere, Oggi. Das ist nun wirklich eine blendende Idee. Mach du dir Bobbys Schlagkraft nur zunutze. Tut es im Augenblick auch weh. Sieh an, wenn's dir schon mal nach Schlägen dürstet, ist dieser dumme Hund nicht auf Krawall gebürstet. Na gut, Bob spielt den Samariter. Ein Griff, ruckzuck, das Ding ist draußen. Die Dresche nimmt der Kater hin. Ist sie auch bitter. Dass du mich nicht nochmal damit behelligst. Mann, was sollen die Flausen? Ja, hier Herrn Gevatter hatte es ja erst mal umgehauen. Nun aber geht er frisch ans Werk mit Gummistampfer und mit Gottvertrauen. Beharrlichkeit führt oft zum Ziel. Der Herr Gevatter lässt sich's nicht verdrießen. Denn zwischendurch darf man mit Fug und Recht schnell einen auf die Lampe gießen. Steht denn das, dass etwas gleich auf Anhieb klappen muss? Ich meine, wichtig ist ja doch, man bringt etwas zu einem guten Schluss und Ende. Ob allerdings nun mit der gleichen Taktik sich die Wende bei den verzweifelten Versuchen anbahnen soll? Ich glaube es nicht. Die beiden aber scheinen ja recht hoffnungsvoll. Die Zähne haben sich im Teppich festgebissen. Oh, danke, danke vielmals, Jack. Das war eine Aktion mit Hindernissen. Was ist denn das? Ach nee, sieh an, die hat's gleich mit erwischt. Wie du mir, so ich dir. Na wunderbar, das schadet den drei Schweinebacken nicht. Nicht selten kommt es vor, dass einer Depressionen kriegt, wird er nach langem Hin und Her am Ende doch besiegt. Das wollen die Kakerlaken nicht riskieren, weshalb sie etwas Neues ausprobieren. Und weil's doch ohne Unterlass um Zähne ging, bleibt man auch weiterhin dabei. Na, das wird ja ein Ding. Das Rohr, geschickt in dem Baguette verborgen, verursacht Zahnausfall und somit neue Sorgen. Die werden allerdings um einiges gedämpft, wenn man als Zahnersatz benutzt, was man bekämpft. Am schönsten ist's, wenn in Oggis Kalender reingeschrieben steht, auf das Versandhausauto warten. Heute kommt ein Paket. Es kommt in einem wunderschönen Glasgefäß. Vorausgesetzt, es ist wirklich prospektgemäß. Ein Blob. Ein großer Tropfen Farbe eigentlich, von gummiartiger Beschaffenheit. Mehr weiß man nicht. Der soll, wenn man ihn ganz entspannt fixiert, behilflich sein, wenn man fürs bessere Wohlbefinden meditiert. Als es die Treppe runtergeht im Schweinsgalopp, glaubt Oggi, er sitzt meditierend auf dem Blob. Und dass er plötzlich mitten auf der Straße sitzt, das macht nichts. Er wird sicher von dem Blob beschützt. Der sitzt in seiner stilvoll nachempfundenen Ming-Vase, der absolute Hit vom Esoterik-Spezialisten Viktor Hase, hat zwischenzeitlich Gestalt angenommen und möchte, wie er zeigt, so gern aus seiner Deckelvase kommen. Ah, da ist der Kater wieder aufgetaucht und sehr verärgert, denn er knurrt und faucht. Nun zeigt der Blob ihm, was für Kräfte in ihm stecken. Oggy wird heimgesucht von einem ahnungsvollen Schrecken. Der Himmel weiß, was sich in Wirklichkeit verbirgt in dieser China-Vase. Vielleicht hat ihn damit aufs Kreuz gelegt, der sogenannte Esoterik-Hase. Sie lassen es sich wohl ergehen, die Kakerlaken und der Blob. Das mit dem Meditieren war wohl, wie wir sehen, Schaumschlägerei, denn es erweist sich als ein Flop. Dass von dem Hilfe kommt, soll Oggy ganz, ganz schnell vergessen. Denn der von etwas wirklich was versteht, dann nur vom hemmungslosen Fressen. Den Weg von allem Irdischen geht hier, so viel ist klar, nach dem Verzehr von allem Essbaren auch noch das Mobiliar. Das sieht mir aber sehr nach einer Falle aus. Durch die vernagelte Toilettentür kommt Oggy nicht mehr raus. Wie es aussieht, scheint er im Moment das auch gar nicht zu wollen. Na, ob wir da nicht vorsichtshalber mal einen Blick reinwerfen sollen? Nun ist die Lage aber brenzlig und alles sieht ganz anders aus. Jetzt möchte Oggy viel zu gerne. Nur wie gesagt, er kommt nicht raus. Dazu nimmt auch der Blob noch riesige Dimensionen an. Ob durch den Lüftungsschacht nicht nur Luft, nein, auch ein Kater schnell entweichen kann? Gedacht, dass er das schier Unmögliche erreicht und, auch mit bisschen Meditieren, dem Monsterblob entweicht. Der rollt nun allerdings als Kugel auf ihn zu. Die Kakerlaken triumphieren, lachen, schreien, juhu! Sie haben sich zu früh gefreut und klatschen an die Wand, womit ihr Lachen und Geschrei erstmal sein Ende fand. Grummelnd verschwinden alle Dreie in der grünen Masse. Der Blob denkt nach, wenn ich den Kater noch vorübergehend leben lasse, kann ich den Lüster und den Duschvorhang und dann die Wanne an mich bringen und nach dem Wohn- und Schlafzimmer zuletzt den Kater als Dessert verschlingen. Es hatte zu stark ausgedehnt, der Blob zu viel gelacht. Das hat ihn mit einem lauten Knall zur Explosion gebracht. Und Oggy, aus der Erde auftauchend und meditierend, landet er in der Vase, dem nachgemachten Ming-Ding von Herrn Viktor Hase. Vielleicht war es ja sein Glück, dass er soeben so laut zerknallt. Zum ersten Mal in seinem Leben nimmt der Blob Gestalt an. Zitternd wittert Oggy in die Runde. Da sieht der Blob, in einer guten Viertelstunde hat erst Verfallsdatum erreicht, woraufhin freundlich er die Segel streicht. Nun helfen Sie, Oggy, beim Meditieren mit der Vase, dem Esoterik-Blob-Flop aus dem Hause Hase.